das sind die aktuellen Themen. Die Hoga fordert flexible Arbeitszeiten, Unfallflucht in Nienburg und HSG empfängt Vorsfelde. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Am vergangenen Dienstagabend fand die Jahreshauptversammlung der Fördergemeinschaft Hoja statt. Es sei ein Gesprächskreis vorgesehen, in dessen Rahmen den Bürgern im innerstädtischen Sanierungsgebiet aktuelle Informationen geboten werden sollen. Eine Einwohnerversammlung sei geplant, so Bürgermeisterin Anne-Sophie Wassner. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA fordert eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes. Bei Veranstaltungen mit einer Dauer von über 10 Stunden stehen Gastwirte vor großen Hürden. Hier sei man auf Aushilfe angewiesen, erläutert Ortsverbandsvorsitzender Friedrich Wilhelm Gallmeier. Er zeigt eine Lösung auf. Ja, dass man Arbeitszeitausgleich macht, auf den Monat gesehen, diese 2 Stunden dann eine andere Woche ausgleichen kann. Die Problematik ist nur bei den Hochzeiten, also die Abendveranstaltungen, die anfangen circa um 17 Uhr. Das Problem ist, dass die länger als 10 Stunden dauert. Und da muss ein Ausgleich stattfinden, denn nach 10 Stunden können wir nicht die Leute nach Hause schicken oder eine neue Bedienung holen. Und da gibt es echt Engpässe, gerade in dieser Situation auf ländlichen Raum, weil wir sind angewiesen auf Aushilfen. Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Montag auf dem Angestellten- und Kundenparkplatz Woolworth in Nienburg. In der Zeit von 10 bis 19.30 Uhr ist ein BMW an der vorderen linken Fahrzeugseite von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg spielt im 25. Oberligaspiel dieser Saison gegen den MTV Vorsfelde. Die Gäste waren in der vergangenen Meisterspielzeit der HSG Nienburgs engster Verfolger. Beide Mannschaften bekommen noch Punktstrafen durch den abgelehnten Aufstieg. Für die Gäste könnte dies zum Problem werden. 8 Punkte Abzug bedeuten momentan einen Abstiegsplatz für Vorsfelde. Auch aus diesem Grund dürfte es sicherlich kein leichtes Spiel für das Team von Trainer Dirk Pauling werden. Ja, das wird sicherlich schwer, weil sie einen überragenden Rückraum haben. Wahrscheinlich die besten Shooter aus der Liga. Da ist es wirklich schwer, das gute Abwehrmittel zu finden, weil zu offensiv geht es auch nicht. Dann werden die Räume zu groß. Zu defensiv, dann werden sie uns die Bude vollwerfen. Das wird schwer, das Timing zu finden. Das denke ich schon. Wenn wir das hinbekommen, haben wir gute Möglichkeiten, auch dieses Spiel natürlich zu gewinnen. Spielbeginn ist Samstag um 19.30 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.